im WDR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und das Thema heißt die Entscheidung meines Lebens. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die gerade vor einer großen Lebensentscheidung stehen und vielleicht nicht so genau wissen, wo es hingehen soll und was sie machen sollen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben schon mal eine sehr große Entscheidung getroffen haben, eine unglaublich wichtige, aber im Nachhinein sich nicht klar sind, ob das denn das Richtige war. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, die Entscheidung meines Lebens, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Petra. Petra ist 58. Hallo Petra. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, weil ich habe vor 4 Tagen jetzt mittlerweile meinen Vater verloren. Er ist an Lungenkrebs gestorben. Mhm. Die Diagnose kam relativ spät, das heißt vor circa 4 Wochen. Er hat nichts vorher gemerkt. Also er hat immer schon Luftnot gehabt und er hat Wochen vorher schon Sauerstoff zu sich genommen. Also mit so einem mobilen Gerät ist er dann immer schon rumgelaufen und auch nachts, also eigentlich immer an dem Sauerstoffgerät gehangen schon. Aber wenn man ein Sauerstoffgerät verordnet, checkt man einen Menschen auch erstmal durch, um herauszubekommen, warum benötigt er Sauerstoff? Ja. Aber das hat man dann nicht so gemacht, sondern erst vor kurzem. Ja, wir fragen uns ja auch, warum das nicht eher erkannt wurde. Ja, genau. Ja, genau, das meine ich. Mhm. So, dann ist die Diagnose so spät erst gestellt worden und dann ging es Schlag auf Schlag bis zum Tod. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen, Ton und Bild kommen hier bei mir ein bisschen verzögert. Du darfst nicht in den Fernseher schauen, Petra. Das kommt wirklich verzögert, weil es über den Satelliten läuft. Das irritiert die Leute völlig. Am besten dreh dich um und konzentrier dich aufs Telefon. Ja, ich gucke bloß noch auf mein Telefon. Ja, genau, das ist besser. Ist in Ordnung. Ja. Also, die Diagnose ist gestellt worden vor 4 Wochen, circa. Und dann ging es halt praktisch Schlag auf Schlag. Mein Vater war 81, hat früher zwar sehr stark geraucht, aber seit ungefähr 10, 12 oder auch noch länger Jahren schon nicht mehr. Mhm. Wir haben uns immer gefragt, warum kein CT mal gemacht wurde. Er hatte auch einen Pulmologen gehabt, warum das nie angeregt wurde. Das frage ich mich allerdings auch. Also, ja. Obwohl es jetzt zu spät ist, darüber zu spekulieren. Mhm. Warum ich angerufen habe zu der Sendung, zu der Sache, die Geschichte, die Entscheidung meines Lebens. Genau. Genau. Ist, meinen Vater praktisch nicht alleine sterben zu lassen. Mhm. Ich bin die letzten 14 Tage, 14 oder 2,5 Wochen, war ich permanent in Berlin. In Berlin, wo er gelegen hat? Wo er dann ins Krankenhaus kam, recht schnell. Mhm. Und du wohnst weiter entfernt? Ich wohne ca. 200 Kilometer entfernt. Ja. Ich würde es auch nicht so ganz genau sagen, habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Musst du ja auch gar nicht. Habe ich es gerade akustisch verstanden? Die Entscheidung deines Lebens war, dass du deinen Vater nicht alleine sterben lassen wolltest. Richtig. Da bist du nach Berlin in das Krankenhaus. Und warst jeden Tag in dem Krankenhaus? Ich war jeden Tag da. Hab dann auch meine Mutti zum Beispiel gefahren, weil sie ist auch fast 80, kann nicht mehr Auto fahren. Mhm. Mein Vater ist im September noch eine sehr lange Strecke selber Auto gefahren. Mit meiner Mutti zusammen und Hast du denn dann in dieser Zeit in Berlin auch gewohnt? Musstest du ja, wenn du ständig bei ihm... Ja, ich habe bei einer Freundin so lange übernachten können. Mhm. Und so dass ich praktisch jeden Tag in die Klinik fahren konnte. Ja. Und warst mein du... Vater, ja, bitte. Nee, erzähl weiter. So, und mein Vater praktisch jeden Tag sehen konnte und auch sehen konnte, wie der Verfall, also wie er täglich abgebaut hat. Aber ich muss sagen, bevor ich endgültig nach Berlin gefahren war, hatte er mich auf meinem Handy angerufen und auch meine Schwester und meine Mutti zum Beispiel und hat praktisch Angstzustände gehabt schon. Hilfe, ich weiß nicht, wo ich bin hier eingesperrt und die wollen mich töten und alles sowas. Und das war also beängstigend eigentlich. War deine Mutter die ganze Zeit auch mit in Berlin? Ich habe sie jeden Tag abgeholt von der Wohnung. Ja, meine Eltern wohnten in Berlin. Meine Mutter wohnt immer noch. Ach so, ich verstehe. Und ich habe sie jeden Tag geholt, bin mit ihr in die Klinik gefahren. Ich habe sie dann anschließend auch wieder nach Hause gebracht. Und warst du denn in der letzten Stunde dann auch bei ihm? Ich war in den letzten 48 Stunden bei ihm. 48 also, Stunden heißt, du hast dann auch übernachtet in dem Krankenzimmer. Ja, genau. Ich habe dann im Hospiz übernachtet. Ah, er lag dann in einem Hospiz, nicht mehr im Krankenhaus. Ja, genau, das, ja. Weil das so schnell abwärts ging und es war abzusehen, dass man ihm dort nicht mehr helfen kann. Und da haben wir angeregt, dass er ins Hospiz kommt, weil dort die Pflege praktisch intensiver ist. Genau. Und das Schöne ist ja, dass sehr viele Hospize und Palliativstationen anbieten, dass man eben auch bei dem Todkranken schlafen kann und bei ihm im Zimmer wacht quasi. Genau, das ist es. Ich hatte auch meine Mutti gefragt, ob sie es machen würde. Und sie sagt, sie kann da nicht schlafen. Mir hat das nicht so ganz gefallen, aber ich dachte, gut, ich mache es, denn ich habe, also sie hat das nicht von mir verlangt, aber mir hat es einfach leid getan. Ich denke, nein, mein Mann ist so alt geworden. Und Hat denn dein Vater das mitbekommen, dass du bei ihm warst bis zum Schluss? War er noch bei Bewusstsein? Er hat nachher wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, dass es seine Tochter ist. Er hat zwischendurch mich angesprochen oder mehr so geschimpft, als wenn ich seine Frau wäre. Aber die letzten zwei Tage war kaum noch eine Regung. Und als er dann gestorben ist, warst du alleine mit ihm im Zimmer? Na, die Schwester, eine Krankenschwester war noch dabei und eine Schülerin, die haben gefragt, ob sie rausgehen sollen. Aber ich habe gesagt, nein, bleiben Sie da. Weil so intensiv habe ich es auch noch nicht erlebt gehabt vorher. Wir haben praktisch auf meinem rechten Arm liegen gehabt, seinen Kopf und meine Hand. Es hab ich so auf seine Brust gelegt und der Brustkorb hob und senkte sich und immer langsamer und bis sich dann nicht mehr gehoben hat. Das heißt, du hattest körperlichen Kontakt in der Sterbesekunde, Sterbeminute mit ihm. Ja, genau. Sehr, sehr innig. Und es war schön, es war schrecklich und aber schön zugleich. Und ich glaube, Petra, das war die beste Entscheidung deines Lebens, dass du das so gemacht hast. Ja, ganz genau. Das finde ich schon. Ich glaube, das ist für deinen Vater egal. Vielleicht hat das nicht mehr richtig mitbekommen. Aber ich glaube auch, wenn die Leute nicht mehr bei Bewusstsein sind, irgendwas kriegen sie schon noch mit. Also war es für deinen Vater etwas sehr Schönes, dass seine Tochter bei ihm war. Und auch für dich ist es, glaube ich, etwas sehr Gewinnbringendes gewesen und etwas Schönes, dass du deinen Vater so hast begleiten können bis zum letzten Schritt. Ja, ganz genau. Schwestern haben mich gefragt, ob ich ihn noch mit waschen möchte. Und praktisch umziehen. Ich habe es gemacht sofort. Ich war froh, dass man mir das angeboten hat. Ja, also ich bin sehr aufgeregt jetzt natürlich wieder im Moment, weil es geht mir auch wieder nah. Ich sehe die Bilder wieder vor mir. Die wirst du auch dein ganzes Leben in Erinnerung behalten. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Das gehört ja zu deinem Leben dazu, dieser existenzielle Vorgang des Sterbens deines Vaters. Hattest du vorher schon mal Menschen sterben sehen? Ja, ich habe selber ein paar Jahre in der Pflege gearbeitet, in der Schweiz, sag ich mal so. Und da war die Pflege noch nicht so, wie soll ich sagen, es war alles ein bisschen intensiver, weniger Stress. Also man hat viel mehr Zeit gehabt für die alten Menschen. Ich habe auch in einem Pflegeheim gearbeitet, dort in einem katholischen Haus. Es war viel schöner, viel, viel, viel individueller. Wir haben wirklich Zeit gehabt. Mhm. Dennoch ist es natürlich was anderes, wenn man quasi aus der Berufssituation heraus jemanden beim Sterben begleitet, als wenn es der eigene Vater ist. Ja. Ja. Das ist richtig, genau. Trotzdem muss ich sagen, ich habe manchmal fast ein bisschen umgeschalten. Also gerade wo ich die letzten 2 Tage war, ich ja komplett da, mhm. und habe manchmal dann einfach umgeschalten, wenn es so an die Mundpflege zum Beispiel ging, mhm. um seine Lippen mal ein bisschen zu feuchten, mhm. oder ein bisschen Creme an die Lippen zu machen. Ach so, dann kamst du dir wieder vor wie die Pflegerin von damals. Ja, und das hat es mir leichter gemacht, wesentlich leichter. Mhm. Ja, ja. Liebe Petra, also tut mir leid, dass dein Papa gestorben ist, das ist ja ganz klar. Aber ich finde es, nochmal gesagt, ganz toll, dass du es so gemacht hast. Mhm. Ich muss aber sagen, ich komme gut damit zurecht. Mhm. Ich bin jetzt nicht tief traurig, ich bin eher erlöst oder befreit, dass er nicht so lange leiden muss, wie viele, viele andere, die gehen wollen und nicht dürfen oder können. Das ist auch sehr gut, wenn man das so sehen kann. Ja, ich komme damit wirklich gut zurecht und bin eigentlich froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Sonst hätte ich mir hinterher vielleicht auch Vorwürfe gemacht. Genau. Liebe Petra, danke für deinen Anruf und dass du uns die Geschichte erzählt hast. Alles klar. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute von Herzen. Ja, dir danke und ebenso. Viel Erfolg noch für deinen weiteren Leben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht, die Entscheidung meines Lebens und ich frage euch, steht ihr vielleicht im Moment vor einer großen Entscheidung oder habt ihr mal eine große Entscheidung getroffen und ihr sagt im Nachhinein, so wie die Petra gerade, es war gut, dass ich das so gemacht habe? Oder sagt ihr im Nachhinein, ich weiß nicht so richtig, vielleicht war es doch sehr falsch oder es war sogar richtig falsch. Also die Entscheidung meines Lebens, unser Thema heute. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Nicole. Nicole ist 45. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Nicole. Die Entscheidung meines Lebens heißt die Sendung. Ja. Was ist oder war die Entscheidung deines Lebens? Also die Entscheidung meines Lebens war, dass ich mich mit 43 für eine künstliche Befruchtung entschieden habe. Aha. Was sich ein komplizierter Schritt war, das dann auch noch im Alter von 43 zu machen? Ja, also mit einer geringen Chance eher. Ja. Wie ist die Chance ausgegangen? Ja, ich habe 2015 eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Gratulation. Ja. Das ist doch toll. Ja, darüber bin ich auch überglücklich. Und du freust dich auch darüber. Total, ja. Ja, es war ja unser Wunsch. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Traurigkeit in der Stimme gehört und dachte, oh Gott, hoffentlich ist nichts passiert. Nein, nein, nein, aber nein, ist alles gut. Und das war, also ich hatte mit 43 eine Chance von 10%, dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt und nur 5%, dass ein lebendes Kind geboren wird. Also, so gering waren die Chancen. So gering, ja. Und du hast dich trotzdem darauf eingelassen. Warum? Ich habe insgesamt 3 Kinder. 2 Kinder kamen wurden normal gezeugt. Mhm. Und ich wurde mit 41 unerwartet nochmal schwanger. Mhm. Und habe das Kind in der 11. Woche verloren. Mhm. Und das war ein Schock, weil ich hatte vorher ganz unkomplizierte Schwangerschaften und habe damit einfach nicht gerechnet, obwohl ich ja 41 war und das auch in diesem Alter öfter passiert. Wie alt warst du, als die anderen Kinder geboren wurden? Die ersten beiden? 22 und 35. Ah ja, okay. Mhm. Ja. So, dann kam der Schock, dass du das Kind verloren hast, als du 41 warst. Genau, ich habe mich ja direkt auf die Schwangerschaft eingelassen und gefreut. Und Aber da könnte man ja von außen sagen, okay, es ist was Schlimmes passiert und jetzt nehme ich diesen Wink des Schicksals an, ich werde nicht mehr schwanger. Du hast genau das Gegenteil entschieden. Warum? Ja, also nach diesem Schock entstand so eine Leere in meinem Kopf. Also ich fiel ein Loch erstmal. Mhm. Und ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe mich darauf gefreut und ich dachte, also jetzt möchte ich auf jeden Fall es nochmal probieren. Mhm. Ich möchte noch ein Kind. Also ich habe mich ja dann dazu entschieden und ich wollte es auf jeden Fall nicht unversucht lassen. Nicole, ich bitte dich mal zu erklären, ich glaube, dass einige Leute gar nicht so ganz, den Leuten gar nicht so ganz klar ist, was ist künstliche Befruchtung? Was genau ist passiert mit dir? Was hast du machen lassen? Also es gibt verschiedene Arten von künstlicher Befruchtung. Wir haben uns für die für diese ICSI-Befruchtung entschieden. Das heißt, dabei wird in einem werden von der Frau Eizellen entnommen, vom Mann Spermien und in einem Labor werden die dann über durch eine in einem Reagenzglas, zusammengebracht. Ja. Also das, es gibt verschiedene Arten. Es gibt eine Art auch, wo direkt in die Eizelle, die Spermazelle in die Eizelle hineingespritzt wird. Ja. Und diese Art von Befruchtung hatte ich, weil sie einfach am vielversprechendsten war von der Chance her, ne? Dass es wirklich dann auch zu einer Schwangerschaft kommt. Aber es, die Vereinigung hat im Reagenzglas quasi stattgefunden und dann so hast du es gerade gesagt, ne? Oder habe ich es falsch verstanden? Ja, also bei der künstlichen Befruchtung, also sie heißt eigentlich auch nicht künstliche Befruchtung, wurde mir in der Kinderwunschklinik erklärt, es ist einfach eine externe Befruchtung, ja. Und so, und dann wird das Ganze eingeführt, wurde dir eingespritzt. Genau. So. Das wird dann die werden dann nach 3 Tagen. Wenn sich wenn die Zelle sich geteilt hat mehrmals und dann wird sie nach 3 Tagen wird es wieder in die Gebärmutter eingesetzt und dann hofft man. Und dass dann hofft man, genau. Und das kann genau. Und das wird in Deutschland gemacht. Ja, das wird in Deutschland gemacht. Ja. Und das hat dann gleich beim ersten Mal funktioniert. Und das hat tatsächlich beim ersten Mal funktioniert. Gott sei Dank, weil das ist auch sehr kostspielig. Ab 40 zahlt die Krankenkasse nichts mehr dazu. Genau. Das heißt, wir mussten auch 6.000 Euro bezahlen für diese. Ich habe im Bekanntenkreis ein Paar, die haben das schon 5 oder 6 Mal machen lassen und das funktioniert nicht. Deswegen großer Glückwunsch, große Gratulation, dass es bei dir funktioniert hat und dass ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Ja, und das wunderbar. Also das war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Also wir haben ein bisschen schwer getan, das wirklich durchzuziehen, weil es erstens kostspielig war und die Chance so gering. Mein Mann war von dieser Methode nicht überzeugt und hat gedacht, das klappt eh nicht. Wir setzen da 6.000 Euro in den Sand und am Ende haben wir doch kein Kind und es hat tatsächlich geklappt. Also das ist wirklich, die Wahrscheinlichkeit war so gering. Wahnsinn. Ja, also wollte denn dein Mann grundsätzlich auch noch ein Kind haben? Also die Entscheidung lag mehr bei mir. Also natürlich hat er es mitgetragen, aber wenn ich jetzt gesagt hätte nach dieser Fehlgeburt, ich möchte es nicht mehr versuchen, dann wäre es okay gewesen für ihn. Mhm. Ich hatte ja dann noch 2 Fehlgeburten. Also es war dann klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin zwar immer schwanger geworden, aber letztendlich hatte ich keinen Erfolg. Also du hattest, nachdem du mit 41 das Kind verloren hattest, noch 2 Fehlgeburten. Genau, noch 2 Schwangerschaften. Und aber die sind dann, also das erste ist in der 8. und das nächste in der 6. Woche dann abgegangen. Und nun konnte ich mal da war klar, ich brauche jetzt Hilfe und wir haben uns dann entschieden, in die Kinderwunschklinik zu gehen. Aber jetzt ist es gut. Nein, jetzt ist es eben, also das war Entscheidung meines Lebens. Genau. Nein, ich meine, in dem Sinne ist es gut. Jetzt gibt es keinen weiteren Kinderwunsch mehr bei dir. Oder spielst du nein, mit dem Gedanken? Eigentlich nicht, denn also mit 3 Kindern sind wir jetzt wirklich komplett und ich bin, wie gesagt, ich bin 45. Na gut, aber wir kennen die Geschichte von der Frau aus Berlin, wo wir alle den Kopf schütteln. Die mit, ja. Wie alt war sie? 60? Gut, die war jetzt 64. 64, ne? Das sind nochmal 20 Jahre mehr. Sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Verwandte, man in die Nase gerümpft hat nach dem Motto, Mensch, die ist schon über 40, hat zwei Kinder und die soll jetzt mal aufhören. Was macht die so ein Theater? Gab es so Reaktionen? Eigentlich nicht. Also es hat mir keiner ins Gesicht gesagt, was natürlich hintenrum geredet wurde, weiß ich nicht. Aber also die meisten fanden es großartig und ich weiß jetzt auch nicht jeder, wie dieses Kind entstanden ist. Aber großartig, dass ich überhaupt in diesem Alter den Mut hatte und dass mich auf dieses Abenteuer noch mal einzulassen. Also eine Frau hat zum Beispiel mich dann so ein bisschen getröstet, gell, wenn sie mal da sind, dann kriegen wir sie auch groß. Ne? Ja, und großartig. Ich gehe davon aus, dass es gewollt war, ja. Ja, und großartig, dass du gesund bist, dass das Kind gesund ist. Richtig. Und dass alles gut ausgegangen ist. Das war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung deines Lebens. Ja. Eine große, große, gute Entscheidung. Auf jeden Fall, ja. Und die richtige Entscheidung. Und die richtige Entscheidung. Und du wirst dem Kind später alles erzählen können, wie sich das alles so ergeben hat. Und ist eine schöne Geschichte. Richtig. Es ist jetzt aber so, es wurden bei dieser, Eientnahme waren es 5 Eizellen, die entnommen wurden und befruchtet wurden. Und 2 wurden mir eingesetzt. Eine davon wurde meine Tochter. Also aus einem hat sich ein Kind entwickelt, die andere hat sich nicht entwickelt. Es sind jetzt noch 3 in dieser Kryokonservierung. Ach so. Das heißt, die sind tiefgefroren. Sind im Vorkernstadium, aber es sind befruchtete Eizellen. Ja. Was soll also daraus werden? Wenn die eingesetzt werden, dann bin ich schwanger. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt entscheiden muss. Also wir zahlen ja auch noch für diese Kryokonservierung jedes Jahr einen Betrag, damit die eingefroren bleiben und ich kann den jederzeit kündigen und sagen, so, dass ich habe keinen Bedarf mehr an weiteren Kindern und dann werden die vernichtet. Ja. Und das ist jetzt mein Problem, dass ich dass du nicht weißt, ob du sagst. Genau. Genau, dass ich jetzt die Entscheidung treffen muss, die werden jetzt vernichtet oder ich lasse mich noch einmal auf eine Schwangerschaft ein. Oder sogar noch 2-mal. Oder sogar 3-mal, ja. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich. 2-mal, 2 sind übrig, jetzt habe ich verstanden. 3. Ne? 3 sogar noch. 3, genau. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass da 3 Kinder draus werden, aber möglicherweise 1. Also es ist natürlich... Weißt du, Nicole, ich würde jetzt mal... Um Gottes Willen, ich kann dich da nicht beraten, aber ich sag mal eine spontane Überlegung. Eine spontane Überlegung meinerseits ist... du bist glückliche Mutter von 3 Kindern und von einem kleinen Kind. Deine Kinder brauchen dich und die brauchen eine gesunde und lebende Mama. Das Risiko, dass bei einer Schwangerschaft was passiert, ist nicht gering. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, da kann ich dir keinen Rat geben. Das ist so eine persönliche, moralische Frage. Ich würde es auch nicht moralisch verwerflich finden, wenn du sagst, wir schalten die Kühlgeräte ab und vernichten klingt so schrecklich und wir lassen das. Ich finde, das ist auch zu respektieren, aber wirklich zu respektieren. Mhm. Vielleicht ist das andere einfach zu sehr das Schicksal herausfordernd. Mhm. Ja. Man kann so glücklich sein, dass du fit bist und dass das Kind gesund ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das sind meine Bedenken auch. Mhm. Dass jede Schwangerschaft ein Risiko birgt und genau. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen darüber sprechen, vielleicht? Ja. Kann ja nicht schaden. Zusatzmeinung dazu noch. Dann bitte ich dich aufzulegen, Nicole, und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute für dich und deine Familie. Ja. Schön, dass du anrufst. Danke, dass ich nochmal mit dir sprechen durfte. Sehr gerne, ich freue mich. In letzter Minute. Ja, ganz genau, ganz genau. Nicole, alles Liebe. Ja. Tschüss. Auch danke. Ciao. 1.24 Uhr, die Entscheidung meines Lebens heißt die Sendung und das Thema heute. Und ich freue mich, begrüßen zu können die Carmen. Und die Carmen ist 62. Guten Morgen, Carmen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Carmen. Carmen, ja, hallo. Was war denn deine Entscheidung oder ist deine Entscheidung des Lebens? Ja, meine Entscheidung des Lebens war, dass ich einen 24 Jahre jüngeren Mann geheiratet habe. Aha. Und wie alt warst du da? Das war jetzt 2007, also vor 9 Jahren, ja. Vor 9 Jahren? Vor 9 Jahren. Mhm. Ich habe mich damals in ihn verliebt. Mhm. Er sich offensichtlich in dich auch? Ja, denke ich schon. Er war schon auch verliebt oder hat es vorgespielt, was weiß ich. Ja. Weil mittlerweile scheint es so zu sein, dass er ein sehr großer Schauspieler ist. Mhm. Und er hat mich auch jetzt, nachdem er 3 Jahre in Deutschland war, prompt verlassen. Woher kommt er denn? Aus Tunesien. Aha. Ja. Jetzt rattert es gerade in meinem Kopf und ich muss gleich die Frage stellen, hat er dich ausgenutzt, um hier leben zu können? Ja, würde ich behaupten. Ach, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Es ist eine ganz tragische Geschichte. Wie hast du ihn kennengelernt? Vielleicht mal kurz zu der Geschichte. Ich war damals 2007 mit meiner mütterlichen Freundin in einem sehr guten Hotel auf Djerba. Mhm. Er war dort Koch. Mhm. Er hat mich angesprochen. Und ich habe gedacht, nein, ich will nicht. Ich war schon lange Jahre alleine. Mhm. Und aber na ja, der Charme dieses Mannes hat mich dann schließlich doch so weit gebracht. Wie habt ihr euch verständigt? Zunächst ganz schwierig. Ich kann etwas Französisch. Dort spricht man Französisch. Er konnte ein paar Brocken Deutsch. Also es war am Anfang sehr schwierig, sich zu verstehen. Sehr holprig. Ja, aber es hat dann immer mehr geklappt. Ich habe ihm dann auch... In der Folgezeit habe ich ihm Deutschkurse mitgebracht auf CD, die er dann lernen konnte. Und das hat er alles gemacht. Also sein Bestreben war schon damals sehr deutlich, nach Deutschland zu kommen. Und er hatte immer mal wieder zu mir gesagt, lass uns heiraten und so. Und dann sage ich, nein, ich war schon mal verheiratet. Ich heirate nicht mehr. Mhm. Aber über die Jahre hinweg habe ich dann doch nach verschiedenen Vorfällen, die ihm nicht gut getan haben, also von seinem Arbeitgeber her und so, habe ich dann gesagt, so jetzt reicht es hier in Tunesien, wir heiraten, dann kannst du nach Deutschland kommen, wir machen uns hier ein schönes Leben. Wie lange hat das schöne Leben angehalten in Deutschland? Knappe 3 Jahre, nicht mal ganz 3 Jahre. Er braucht ja 3 Jahre, um hier mit mir verheiratet zu sein. Und er hat aber schon vor diesen 3 Jahren mir das Leben sehr schwer gemacht. Ne? Also alles Lug und Trug. Ja, so ist es. Der hat dich ausgenutzt, deine Emotionen ausgenutzt, um für sich das Beste rauszuholen. Ja, natürlich. So stellt sich das jetzt heute alles dar. Mhm. Ich kann das gar nicht glauben. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Manchmal denke ich, ich träume. Und dann kommt die Realität auf mich und bricht ein über mir. Und ich bin im Nervenzusammenbruch. Mhm. Was, wenn du es so mal kategorisieren solltest, was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Dass er mich so missbraucht hat mit seinen Gefühlen, die er mir vorgespiegelt hat. Vielleicht hat er auch Gefühle gehabt mir gegenüber. Mhm. Aber ich habe vertraut. Ich habe ihm vertraut. Blindlings vertraut. Und das war mein großer Fehler, ihm zu vertrauen. Und in diesen Schwein zu vertrauen. Ja. Und in diesen 3 Jahren ist da was vorgefallen? Hat er dich geschlagen? Nein, das hat er nicht. Aber das es gab nicht, viel. Aber es war so, ich habe ihn überall mitgenommen zu meinen Freunden, Bekannten, Verwandten. Alle haben ihn gekannt. Mhm. Ich sagte dann irgendwann zu ihm, jetzt zeig mir doch mal deine Freunde, ich will die auch mal kennenlernen. Mhm. Ja, das geht jetzt nicht, die sind jetzt nicht da im Lokal und was weiß ich nicht. Der war dann zum Schluss, ich war 7 Tage in der Woche alleine. Tage in der Woche. Wie hat das denn anfänglich sexuell geklappt? Ja, ganz gut eigentlich, ganz gut. Ja, aber dann nicht mehr. Mhm. Dann hat er sich da auch abgewandt. Dann habe ich ja auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Was hat er hier gearbeitet in Deutschland? Der war Koch oder ist Koch. Ja, und ist jetzt aber wieder in Tunesien? Vermutlich, ja. Vermutlich. Und du weißt gar nicht, wo er ist? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Er ist nicht mehr erreichbar für mich. Ich habe ihm auf seinen 3 Handys angerufen. Da kommt nur die Mailbox. Ich habe Kontakt versucht aufzunehmen zu den beiden Schwager von mir. Keiner nimmt mit mir Kontakt auf. Er hat ja jetzt durch die Heirat die deutsche Staatsangehörigkeit. Nein, das hat er nicht. Aber er hatte ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht. Weiß ich alles nicht. Das Ausländeramt ist verständigt. Ich weiß alles nicht. Und ich habe rechtsanwaltliche Betreuung oder Beratung, aber der Rechtsanwalt ist auch nicht immer für mich zu erreichen. das Ausländeramt weiß Bescheid, dass die eheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht. Mhm, und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll, wo ich mich hinwenden kann. Soll ich mich an die deutsche Botschaft in Tunis wenden, dass es ein Betrüger ist oder was weiß ich was? Ich habe sehr viel Geld verloren auch. Ich habe dort ein Haus gebaut auf seinen Namen. Ne? Ach du lieber Gott, du hast in Tunesien ein Haus gebaut? Ja, natürlich. Auf seinen Namen? Natürlich, ja. Das heißt, das Haus gehört ihm jetzt? Ja, so sieht's aus. Ja, aber wie kannst du denn sowas machen? Ja, da brauchen wir mir jetzt keine Vorwürfe machen. Das weiß ich auch. Ja, Liebe macht blind, ja? Absolut. Ja, absolut. Und ich habe keine Unterstützung mehr. Ich weiß nicht, was ich noch hier machen soll, wo ich mich hinwenden kann. Was glaubst du, wie viel Geld hast du verloren durch ihn? Schon einige. 10.000 Euro, ja. Natürlich, und das ganze Leben und alles, was ich finanziert habe, habe ich ja alles verloren. Ne? Kann man sich eigentlich von jemandem scheiden lassen, der verschwunden ist? Weiß ich auch nicht. Das muss dein Anwalt doch wissen. Ja, wenn der nicht erreichbar ist und sich nicht meldet bei mir. Dann gehst du zum anderen Anwalt. Und dann zahle ich da auch nochmal ein paar tausend Euro, oder? Ja gut, aber das ist ja kein Zustand. Wenn dein Anwalt das für dich kein nicht... Zustand, nein. Dann würde ich auch keine Rechnung bezahlen, wenn er nicht erreichbar ist. Aber anwaltliche Leistung bekommt man erst, wenn man in Vorkasse tritt, ja? Also jetzt bekomme ich ja keinen Anwalt. Du hängst richtig drin im Moment. Ich hänge total drin, ja. Und ich brauche Hilfe. Irgendjemand muss mir doch helfen können. Aber und sagen können, hey, wende dich dorthin oder mach das oder mach das. Mhm. Und das so. Ist mein Ziel, dass ich jetzt heute Abend bei euch angerufen habe. Das ist sehr schlau, Carmen. Denn hundertprozentig sicher, wird ein Zuschauer, ein Zuhörer heute Nacht Bescheid wissen. Ja. Der hat deinen Fall jetzt verstanden, wohin du dich wenden kannst. Ja. Und diese Person bitte ich, uns zu mailen, domian@wdr.de, und wir reichen das natürlich so schnell wie möglich an Carmen weiter. Ja, bitte, denn es gibt sicher... Helft mir, ihr Menschen da draußen, weil dieses Schwein sucht das nächste Opfer. Ich bin 100% überzeugt. Mhm. Ich bin 100% überzeugt. Mhm. Es ist so ein Schwein, der saß mir gegenüber und sagt zu mir herablassend, ich war beim Anwalt, ich will die Scheidung. Und dann sage ich ihm, ich will die Scheidung nicht. Und dann sagt er, doch, aber ich will die Scheidung. Und dann sage ich zu ihm, und was ist mit dem Haus? Ja, das Haus gehört mir. Mhm. Also herablassend. Mhm. Dieser Mensch ist sowas von verkommen und betrügerisch unterwegs, dass man das gar nicht anders beurteilen kann. Aber du willst doch die Scheidung letztendlich natürlich, auch. Natürlich, ja klar. Mhm. Und dann hat er mich noch auf Unterhalt bestimmt über seinen Anwalt und lauter so Scheiß. Das geht doch gar nicht. Gut, ich merke, du bist wirklich ganz verletzt und sauer und verständlicherweise. Ich bin ganz fertig. Und wahrscheinlich ist das auch noch gemischt mit Wut auf dich selbst, dass dir das passiert ist. Ja, ne? Natürlich. Ja, auch, klar. Ganz klar. Ja, klar. Nein, nicht Wut auf mich selbst. Ich schäme mich. Mhm. Ich schäme mich, dass mir sowas passiert ist. Mhm. Ich schäme mich dafür, weil nicht jedem aus meinem sozialen Umfeld kann ich das sogar erzählen, was mir passiert ist. Momentan noch nicht, aber... Mhm. Vielleicht bekommst du es heute Abend im Fernsehen mit, ich weiß es nicht. So, Carmen, das Problem ist klar, der Aufruf ist rausgegangen an die Zuschauer und Zuhörer. Sobald was reinkommt an Informationen, es gibt mit Sicherheit irgendeine Anlaufstelle, wo du dich hinwenden kannst, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Ja, bitte. Wir drücken mir. Es kann nicht sein, dass ein dahergelaufener Tuneser zu mir sagt, hier in Deutschland gibt es ein Grundgesetz für ihn. Dann gibt es für mich auch ein Grundgesetz. Okay. Du bist sehr aufgebracht, verständlicherweise. Wollen wir jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja. Wir drücken die Daumen und wir melden uns bei dir, Carmen. Okay, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Also Mädels, wenn ihr in Urlaub fahrt, Sex ja, aber bitte mit dem Heiraten sehr vorsichtig sein. Da haben wir hier schon manch eine üble Geschichte gehört. Hier ist Steffi. Steffi ist... 47. Guten Morgen, Steffi. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Steffi. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählen wirst zur Entscheidung deines Lebens. Ja, ich habe das Problem gehabt, dass ich Zeit meines Lebens ein sehr übergewichtiger Mensch gewesen bin, schon seit der Kindheit. Und das zog dann nach sich, dass ich viel Nänseleien, Mobbing... Das glaube ich. Beruflich ging es nie so bergauf. Und mein Gewicht nahm immer weiter zu, Diät, dann plus dieser Jojo-Effekt, ne? Dann nimmt man wieder zu, bis ich dann irgendwann mit Ende der Mitte meines 30., 35 etwa bei 213 Kilo lag und mein Arzt mir sagte, wenn Sie jetzt nicht mal hier Stopp machen, dann werden Sie nicht mehr sehr alt. Moment mal, 213 Kilo? Ja. Bei einer Größe von? 1,83 Meter. Ich war sehr groß, das, aber ich sah schon trotzdem auch wirklich aus. Ja. Da warst du Mitte 30. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich natürlich schon mit der Angst gekriegt. Ich habe es auch gemerkt. Jedes Mal, wenn ich ein paar Schritte getan habe, die Knie tun weh, der Rücken tut weh, man schwitzt. Mhm. Und man hat sich dann nachher auch nur noch zum Einkaufen rausgetraut. Und da hat man auch, war den Blicken ausgesetzt oder von Jugendgruppen, die deutsche Panzer rollen wieder. Und also lauter Beleidigungen, Beschimpfungen. Man tut zwar so, als würde einem das ja gar nicht angehen. Ja. Aber man frisst es in sich hinein. Natürlich, natürlich. Aber das ist ein gutes Stichwort. Man frisst es in sich hinein. Ja. Im übertragenen Sinne. Hast du aus lauter Frust noch immer mehr gegessen? Aus Mangel an Liebe, meine Zeit meines Lebens. Mhm. Also es lag definitiv daran. Ich bin aber auch nicht so jetzt der Esser, der jetzt irgendwie zwei Hamburger und eine Pizza gegessen hat, sondern ich war immer jemand, der den ganzen Tag nichts gegessen hat und abends habe ich mir dann vom Fernseher die hochkalorischen Süßigkeiten reingeschoben. Ach, und davon, wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast, davon bist du dann so füllig geworden? Ja, weil der Körper versteht doch nicht, normalerweise hat man doch so einen Stundenrhythmus. Mhm. So, und dann wird dem Körper da signalisiert, er kriegt ja immer wieder was Nachschub und dann gibt er das auch mal wieder ab. Mhm. Wenn er aber jetzt den ganzen Tag oder so, ja, so einen unstetigen Wandel hat, wann esse ich mal was und wann nix, dann behält er alles, was da reinkommt, als Reserve für sich. Und dann wird das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wahnsinn. So, jetzt, welche Entscheidung deines Lebens wurde gefällt? Ich habe mir gesagt, ich scheine das bei so einem hohen Gewicht nicht alleine schaffen zu können, davon runterzukommen, weil ich bis dato schon alles durch hatte. Mhm. Und mein einziger Ausweg, den sah ich dann nur noch in einem chirurgischen Eingriff, dass man mir dadurch hilft, von diesem hohen Gewicht herunterzukommen. Also Magenband, Entfernung? Ich habe einen Bypass bekommen. Also es gibt verschiedene Operationsarten, richtet sich aber auch danach, was ist man für eine Art von Esser. Und bei mir war dann das die richtige Entscheidung. Es passiert dann gar nicht erst den Darm, die Nahrung wird nicht mehr verwertet, dass sie sich auf den Körper schlagen kann. Mhm. Aber in den Anfängen ist diese Passage sowieso so klein, dass sie vielleicht mal zwei Pilze essen können oder so. Oder einen halben Becher Joghurt. Was heißt genau Bypass? Wird der Magen fast weggenommen? Oder verkleinert? Nee, das hat mit dem Magen gar nichts zu tun. Das ist der Darm wird verkürzt und der Ansatz wird mit dem Darm so verknüpft, dass der Magen gar nicht mehr so wirklich passiert wird. Mhm. Also ich glaube, ein Mediziner kann das besser erklären. Mhm. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch falsch erklärt. Auch für alle anderen jetzt, die diese OP hatten, entschuldige ich mich, wenn ich es falsch erklärt habe. Okay, aber der Fakt war, dass du ganz wenig nur noch essen konntest, weil du ein Sättigungsgefühl hattest oder wie kann man es verstehen? Ja, also nach zwei Löffeln wurde mir schon schlecht. Dann hat man so ein Dumping. Mhm. Man durfte auch nichts Falsches essen. Also wenn ich jetzt mal es gibt ja so diverse Restaurants, die solche Shakes anbieten, die sind sehr süß und sehr fettig. Mhm. Da hat man zwei Schluck getrunken und man hatte das Gefühl, als hätte man gerade eine Sahnetorte gegessen und man möchte sich übergeben. Ach so, also letztendlich einen guten Effekt dann für dich. Genau, so, dann lässt man davon ab und hat einen Lerneffekt. Okay, so, aber jetzt sind fast 10 Jahre, über 10 Jahre vergangen. Jetzt bin ich hochgespannt von dir zu erfahren, 213 Kilo hast du gewogen vor gut 10 Jahren. Wie viel wiegst du jetzt? Ja, da muss ich gerade korrigieren, es war vor 6 Jahren. Okay, dann vor 6 Jahren. Mhm. Und jetzt nach 6 Jahren, was ich in diesen 6 Jahren erfahren habe, war sehr viel Beifall. Das hat mir natürlich sehr geschmeichelt. Mhm. In meinem privaten und beruflichen Umfeld hat sich aber nichts verbessert. Das war ja eigentlich mein Wunsch. Ja, aber jetzt mach's nicht so spannend. Wie viel wiegst du jetzt? 70 Kilo. 70 Kilo? Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe Elefantiasis. Das heißt? Das heißt, meine Beine sind etwa dreimal so kräftig wie normale Beine. Das heißt, du bist oben ganz rank und schlank? Das heißt, oben habe ich Aszites, also diese Wasserbauch, wie man das wie man das kennt von den kleinen Kindern aus Afrika, die nichts zu essen haben, durch Eiweißmangel bedingt. Und ich habe ganz dünne Ärmchen und meine Rippen oben kann man zählen. Also letztes Jahr ist es meinen Freunden auf Fotos in Facebook aufgefallen, wie ich aussehe, dass ich jetzt mal aufhören sollte mit dem Abnehmen. Das sieht nicht mehr schön aus. Das habe ich aber selber nicht so wirklich erkannt. Ich habe nur gemerkt, dass Essen mich inzwischen anwidert und dass ich mich davon übergeben muss. Bin damit dann zur Klinik, wo ich damals operiert wurde, und habe mich da untersuchen lassen. Die konnten aber organisch nichts feststellen. Also wurde gesagt, das ist wohl psychisch bedingt. So, da bin ich aber nicht weiter losgegangen, habe gedacht, gut, wenn es nicht organisch ist, wird es wohl auch nicht so wild sein. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Heißt das, dass du deine Entscheidung in Frage stellst, die du getroffen hast, dich operieren zu lassen? Ich stelle sie insoweit in was in eine falsche Frage, als das, also pass mal, ich muss da glaube ich noch was zu sagen. Es wurde damals gesagt, infolge dieser Operation ist es dringend wichtig, weil ich das über Nahrung nicht mehr aufnehmen kann, dass ich Eiweiße und Vitamine supplementieren muss. Also ich muss das zusätzlich aufnehmen, damit der Bedarf gedeckt ist. Das habe ich aber auch vernachlässigt, wie das eben so ist, wenn Menschen nicht immer so ein Selbstwertgefühl haben und sich selber vernachlässigen, muss ich leider sagen. Und das wiederum hat zur Folge, dass? Und das wiederum hatte zur Folge, dass ich jetzt die letzten 4 Wochen im Krankenhaus war mit akuten Nierenversagen. Ach, meine Leber ist hinüber. Aber das hast du verschuldet, weil du dich das nicht... Das habe ich verschuldet, weil ich keine Eiweiße zu mir genommen habe. Jetzt ist meine Leber kaputt. Ja, und man hat mir gesagt, ja, wahrscheinlich vom Alkohol. Ich so, Entschuldigung, das, was ich an Alkohol trinke, da wären aber ganz andere, würden aber ihre Leber kaputt haben. Bist du denn Alkoholikerin? Nein, also unter Alkoholizismus verstehe ich, dass man eine Sucht hat und das tagtäglich braucht. Und dann müsste das auch eine gewisse Menge darstellen, die man zu sich nimmt. Okay, aber ich denke mal, ich bin ein normaler Trinker. Okay, ich gerne mal so 2 Glas Sekt, wie andere Frauen auch. Ne? Okay, ja. Aber ich höre schon daraus, dass, oder ich interpretiere das jetzt mal so, war es besser vorher, als du dick warst? Also wenn ich das jetzt heute reflektiere, sage ich, es hat sich ja nicht so wirklich was verbessert. Denn ich bin jetzt in einer Situation, in der ich zu Hause liege, 2-mal am Tag kommt der Sozialdienst für 15 Minuten. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich gar keine Muskelkraft mehr habe, um mich aufrecht zu bewegen. Und meine Elefantiasis hindert mich auch ein Stück weit daran, weil die Beine mich nicht mehr tragen können. Das heißt, du würdest das nicht nochmal machen lassen? Wenn du die Entscheidung nochmal fällen könntest. Nein, dann würde ich lieber, also, aber ich müsste dieses Bewusstsein wahrscheinlich von heute haben, ja. Was da alles passieren könnte. Aber andererseits wäre das nicht passiert, wenn du dich an die Regeln gehalten hättest. Ja, das stimmt wohl, weil es gibt ja andere, die da sehr gut mitleben. Genau. Also. Ja. War die Entscheidung wahrscheinlich doch richtig. Zu bereuen ist aber, dass du dich einfach nicht an die Anweisungen der Ärzte gehalten hast. An die Regeln gehalten hast. Ja, vielleicht macht man sich das dann dazu einfach, ne? Vielleicht, ja. Dass man sich dann sagt, naja gut, hätte ich das oder jenes anders gemacht. Ah, das tut mir aber leid, Steffi, da hast du aber schon eine heftige Zeit hinter dir. Und besteht denn jetzt die Chance, dass das Ganze doch nochmal aufgefangen werden kann? Mein Problem ist, dass die Situation besteht ja weiterhin, dass ich Eiweiß zu mir nehmen sollte und Vitamine. Ich habe aber diese Essstörungen und esse nichts, liege jetzt zu Hause. Das Krankenhaus hat mich in den letzten 4 Wochen insoweit medikamentös fit gemacht, dass man mich entlassen hat können. Aber ich kann ja nach wie vor nicht laufen. Also ich liege hier zu Hause in meinem Bett und das Einzige, was als Möglichkeit jetzt überhaupt in Frage zu kommen, in eine Kurzzeitpflege. Denn in eine Reha kann ich nicht, weil ich dafür nicht fit genug bin. Da muss man selbstständig sein, also laufen können. Das kann ich aber nicht. Aber das kann noch nicht möglich sein, wenn mein eigentliches Anliegen, mein Essproblem ist, und damit verbunden ja auch meine kranken Organe, die das dann Ganze nach sich zieht. müsste es doch möglich sein, eine Akutklinik für Essgestörte zu finden. Ich kann auch nicht die einzig Operierte in Deutschland sein, die Fehler gemacht hat, die jetzt zu dieser ernsthaften Erkrankung geführt hat. Das versuchen wir jetzt mal im Hintergrund zu klären und rufen dich gleich nochmal an. Ja, gerne. Das ist ja genau deine Fragestellung, die du hast. Mhm. Wir versuchen das zu klären, melden uns bei dir gleich wieder. Das ist nett. Und ja, ich drücke dir natürlich die Daumen, dass es einen Weg gibt, also einen Weg gefunden wird, dass du wieder einigermaßen stabil wirst. Ja. Ich wünsche es dir wirklich sehr, aber dann musst du dich auch an die Regeln halten. Ja, aber ich wollte das natürlich auch sagen, weil es gibt viele, die weitaus weniger wiegen und sich zu diesem Schritt entscheiden. Vielleicht dann doch nochmal zweimal überlegen, ob man das alles so mitgehen kann. Ja. Nicht so leicht schnell operiert heutzutage. Ja, okay. Aber wir wollen jetzt auch nicht grundsätzlich davon abraten. Nein, um Gottes Willen. Okay, Steffi, du legst auf, wir melden uns wieder. Ja, danke dir. Toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Und hier ist die Monika, die ist 80. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen. Warte, ich muss dich mal ausschalten. Ja, bitte, sonst geht's so, nicht gut. Ich habe mich schon ausgeschalten, ich sehe dich aber noch. Monika, ja, ich bin 80. Schön, ja, dass du da bist, freue mich. Ja. Was war denn die Entscheidung, war denn die Entscheidung deines Lebens? Die Entscheidung meines Lebens war, dass ich mit 20 Jahren mein erstes Kind zur Adoption freigegeben habe. Da warst du 20 Jahre alt? Ja. Warum hast du das damals getan? Meine Lebensumstände damals waren so, du musst bedenken, es war ja auch ganz andere Zeiten. Ich hatte gerade begonnen zu studieren. Mhm. Ich bin in einem sehr unguten Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter war eine von denen, die alles mit Schlägen und Prügeln durchgesetzt hat. Und ich wäre mit dem Kind da gestanden, ich hätte keinen Beruf gehabt, ich hätte das Kind nie zu meiner Mutter geben können. Ich habe das für mich und das Kind keine Zukunft gesehen, wenn wir beieinander bleiben. Das heißt, das war wirklich deine Entscheidung, es hat dich niemand gezwungen. Nein, überhaupt nicht. Wie hat denn die Mutter oder die Familie reagiert, dass du überhaupt schon schwanger warst? Die wollten mich verheiraten. Ja, erstaunlich positiv. Also positiv kann man nicht sagen, aber erstaunlich wenig moralisch auftrumpfend oder schreiend oder tobend oder was. Sondern ja, es ist also relativ geredet worden und wir sind also zusammengerufen worden, seine Eltern, er und ich und was weiß ich, meine Brüder, ganze Familientreffen war da. War das dein Freund, dieser Vater? Nein, es war eine kurzfristige Liebe, wo ich schon nach ein paar Wochen eine gemerkt habe, eigentlich passt das. Ah ja, eine Affäre, ja, kann man dann sagen. Ja. Und, naja, und als du dann die Entscheidung getroffen hast, ich bekomme das Kind, aber ich gebe es zur Adoption frei, wie hat die Familie darauf reagiert? Da wurde mir gesagt, gut, wenn du das willst, das ist deine Entscheidung, aber das musst du alleine durchziehen. Und was hat der Vater des Kindes gesagt? Och, ich glaube, der war ganz froh darüber. Dass das Problem so vom Tisch war. Dass er so rauskam aus der Sache, ja. Wie hast du das damals empfunden, Monika? Wir Männer können ja nicht nachvollziehen, was es bedeutet, 9 Monate schwanger zu sein. Da besteht ja eine Beziehung und dann wird das Kind geboren. Nein, die Beziehung war eigenartig. Ich habe ungefähr 6 Monate oder länger, solange es ging, das überhaupt ignoriert, selber. Mhm. Ich habe mich überhaupt wenn du mich gefragt hättest, du bist doch schwanger, hätte ich gesagt, wie kommst du auf die Idee oder sowas. Ich habe das völlig ignoriert. Mhm. Und dann die letzte Zeit habe ich ja schon gewusst, ich behalte es nicht. Mhm. Mhm. Und dadurch habe ich eigentlich kein Großes aufgebaut in der Schwangerschaft. Hast du das Kind nach der Geburt gesehen? Nein. Wolltest du es auch nicht? Nein. Ist das nicht komisch? Man geht in ein Krankenhaus, ich vermute im Krankenhaus ist es geboren. Nein, das kann ich nicht sagen, es ist in der Landesirrenanstalt Schleswig-Holstein in Kops geboren worden. In der Landesirrenanstalt? Ja, da gab es ein Haus für ledige Mütter, das hatte der Spender dieses Krankenhauses, diese Anstalt hatte das gemacht, sodass also dort auch dieser Nebeneffekt war. Und da waren halt alle Mütter so in der Art, wie ich dort. Ja, aber trotzdem meine Frage, man geht dann in diese Klinik da, in dieses Krankenhaus und lässt das Kind da und geht wieder weg. Ja. Was war das für ein Gefühl? du, ich weiß nicht, was war das für ein Gefühl? Furchtbar natürlich, aber irgendwie für mich ja schon vorher habe ich das ja schon gewusst und habe ja keine Pläne gemacht mit dem Kind oder irgendwas. Es war entsetzlich, aber... Aber es war abgeklärt. Durchgezogen, ja. Weißt du überhaupt, ob es ein Mädchen oder Junge war? Ja, das weiß ich. Und musste ja sogar einen Namen geben, weil das Kind musste ja angemeldet werden. Du bist heute 80 Jahre alt, das liegt 60 Jahre zurück. Hast du irgendwann mal was von diesem Kind gehört? Ja. Ja? Ja. Nach 25 Jahren, also mit 25 Jahren, hat sie mir geschrieben. Ach. Und ich habe nicht gewusst, wer das ist im ersten Moment, weil das war ein, sie ist nach Amerika adoptiert worden. Das konnte ich mir damals aussuchen. Und ich wollte so weit weg wie möglich, dass ich nicht da anfange, irgendwo dann zu suchen oder so. Aber ich habe es nie vergessen und ich habe es immer erzählt. Also mein Mann hat es sofort gewusst. Mhm. Meine Söhne haben es gewusst oder so. Du hast dann später noch Kinder bekommen. Ich habe sehr bald geheiratet, habe noch zwei Söhne. Eine Tochter, die mit 8 Monaten gestorben ist, da hat es mich noch einmal erwischt. So, jetzt aber zu der Geschichte. Da hat mich, glaube ich, mehr erwischt. Ja, jetzt aber nochmal zu der Geschichte. Nach 25 Jahren meldet sich diese junge Frau bei dir. Die hat irgendwie dich rausbekommen, die Adresse. Ja, die hat natürlich ihren Reisepass gehabt, um nach Amerika zu fahren. Und da war halt ihr Geburtsort drin. Und so hat sie das also versucht und gemacht. Und hast du geantwortet? Ja, na sicher. Ich habe ja erst war ich völlig verwirrt. Dann habe ich angefangen, alle Freunde anzurufen, weil natürlich niemand zu Hause. Ich war auch allein zu Hause. Dann bin ich einkaufen gegangen, weil ich noch Katzenfutter kaufen musste. Und dann bin ich weinend mit meiner Fleischhauersfrau im Laden gestanden und wir haben vor Rührung geweint. Wir haben über diese Glück geredet, wie dass meine Tochter sich berührt hat. So, hast du denn die Tochter dann auch je mal getroffen? Ja, die ist gekommen. Ach, aus Amerika. Ich war auch schon in Amerika bei ihr. Wir haben Probleme. Mhm. Ich glaube, sie nimmt es mir schon übel. Mhm. Und sie sagt zwar nein, aber... Und dann ist sie auch enttäuscht gewesen von mir, weil sie sagt zu mir, immer wenn sie Märchen gelesen hat oder so, dann war ich diese Prinzessin. Sie hat es also ja gewusst, dass sie adoptiert ist und ihre Mutter, das ist die Prinzessin und die schöne Königin und was weiß ich. Mhm. Gut, sie hat da Glück gehabt, ich war hübsch, aber ich war nicht so, wie sie sich mich vorgestellt hat. Also es ist kein guter Kontakt daraus entstanden später. Nein, mit meinem Mann und mit ihren Halbbrüdern ja. Und wie sieht das heute aus? Hast du heute noch? Ja, sie kommt jedes Jahr nach Europa und ich habe sogar eine Enkelin. Ja. So, jetzt heißt ja unser Thema die Entscheidung meines Lebens. War es die richtige Entscheidung damals? Ja, absolut. Absolut. Ja. Du würdest es wieder tun. Na, heute natürlich nicht. Naja gut, aber wenn du dich in die Zeit... Ich würde das genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Was hast du dann später studiert? Ich habe Grafik studiert. Grafik, ja. Ja, und Fotografik. Und habe mein Leben lang als freischaffende Fotografin gearbeitet. Und lebe jetzt in einem anderen Land, also nicht mehr dort, wo das Ganze war. Ach, du lebst gar nicht mehr in Deutschland jetzt? Nein, ich lebe in Österreich. Ah ja, sehr schön. Das war keine gute Entscheidung. Nein, der Familie und alles wunderbar, aber ich bin vom Meer weggegangen und das soll man nicht. Nein, das, wenn man am Meer verwurzelt. Vom Meer weggehen, wenn man am Meer geboren ist. Muss man da bleiben. Da muss man bleiben. Liebe Monika. Hat man Heimweh. Ja, das glaube ich. Sein Leben lang. Danke für dein Vertrauen, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir trotz... dass es da so ein bisschen Irritationen gibt. Alles Gute in Österreich. Ja, das ist nicht schwerwiegend. Die Berge sind ja auch schön, da gibt es tolle Seen. Ja, nein, was? Naja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon. Alles Gute, Monika. Gut, ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Servus, tschüss. Tschüss. Ich glaube, umgekehrt geht das ganz genauso. Wenn man in den Bergen groß geworden ist und die Berge sehr liebt, ist man am Meer auch fehl am Platz. Irgendwie ist das dann doch in den Genen drin. So, hier ist Marie. Marie ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marie. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du... Ich habe ein Problem. Ja. Mein Problem lautet, Ich muss dazu sagen, ich bin eine schwer kranke Frau. Ja. Todkrank. Was für eine Erkrankung und hast du? Ich habe COPD. Ich höre es auch in der Stimme so ein bisschen. Ja, ich habe mit der Luft Probleme. Ich bin Tag und Nacht am Sauerstoff. Und das heißt, da habe ich noch eine Tuberkulose bei und ich habe Brust- und Lungenkrebs. Oh ja, dann bist du wirklich eine schwerkranke Frau. Ja, also meine Tage sind gezählt auf Erden. Und folgendes Problem ist, meine Tochter hat sich mir gegenüber so Schofel benommen. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich das Testament ändere, ob ich im Nachhinein damit noch klarkomme, die kurze Zeit, wo ich noch lebe. Andersrum, meine innere Stimme sagt mir, verdient hat sie es nicht. Und da bin ich im Zwiespalt. Was hat die Tochter? Ich habe zwei Kinder. Ja. Also würde denn das andere Kind alles erben. Ich habe dann zwei Familienhaus und noch eine Summe Bargeld. So. Also eine ordentliche Summe kommt da zusammen. Kommt etwas zusammen, ja. Ist nicht wenig. So, jetzt musst du mir erzählen, was die Tochter gemacht hat, dass du auf Distanz bist. Ja, und zwar folgendes. Ich hatte beide Kinder zu mir gebeten. Und habe auch gesagt, dass ich ja total hilflos bin. Das heißt, ich bin im Rollstuhl, der Pflegedienst kommt zu mir. Aber es ist ja ein bisschen mehr, außer Waschen und Ankleiden. So, und ich bräuchte mal so kleine Hilfsdienste, was weiß ich, einkaufen etc. Ja. Hat meine Tochter gesagt, ja, sie hätte natürlich viel Arbeit, sie hat zwei Kinder und bla und bli. Und dann habe ich gesagt, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Zwischenfrage, kurze Zwischenfrage. Wie alt ist die Tochter und wie alt sind die Kinder? Ja, wollte ich gerade sagen, meine Tochter ist keine 15, die ist 50. Und die Kinder sind aus dem Haus? Habe ich ja auch gesagt, da erwarte ich natürlich von, dass sie einen eigenständigen Kopf hat und nicht nur zum Haare schneiden. Wie alt sind die Enkel? Die Enkel sind 8 und 14. Ach so, doch noch so junge, Herr Enkel. Ja, die ist Spätmutter geworden. Und wo wohnt die Tochter? Wie weit entfernt von dir? Ja, so 4 Kilometer. Okay, das ist nicht weit. Nee, das ist das Nächste. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Und da habe ich gesagt, ich bestehe nicht darauf, jetzt fällt mir was ein, jetzt muss das sofort erledigt werden. Das ist Quatsch. Sondern es muss aber erledigt werden. Ja, und dann wurde sie ein bisschen arghastig und darauf erwiderte ich, pass mal auf, die ganze Sache ist ja nun mal so im Leben, ich bin deine Mutter und du brauchst, ich sag, wenn man erben möchte, dann darf man ja auch mal eine Kleinigkeit noch tun zu Lebzeiten, außer nachher die Hände aufhalten. Ich sage, ich weiß das wohl, wenn zwei Augen sich schließen, öffnen sich viele Hände. Und mein Name ist Habgier. Wie? Und da sagst du, so redest du nicht mit mir. Und knallte mir denn den Schlüssel, die hat auch einen Schlüssel vom Haus. Ach du je. Da ich ja mehr oder weniger bettlägerig bin. Ja. Wie war denn früher dein... Wie du mit deiner Scheißkrankheit alleine fertig wärst. Und da ist sie gegangen und da liegt so viele... circa 11, 12 Wochen zurück. Wie war denn früher dein Verhältnis zu deiner Tochter? Ach ja, meine Tochter weiß ich nicht. Der liebe Gott hat ihr zwei Hände gegeben zum Nehmen. Aber nicht eine Hand zum Geben und eine Hand zum Nehmen. Und das Verhältnis zu dem anderen Kind? Ja, das ist super. Das ist super? Ja. Mhm. Nur das ist weiter weg. Die wohnt, so 1,5 Stunden Autofahrt von mir. Dein Testament hast du schon gemacht? Ja. Jetzt stehst du vor der Frage, soll ich die Tochter da rausnehmen? Ja. Oder soll ich sie drin lassen, so wie ich es ursprünglich geplant habe? Verdient hat sie es nicht, wer so schuflig. Sie weiß genau um meine Krankheit. Ja, sie weiß das ganz genau. Und zumal sie mir schon mal gesagt hat, vor 2 Jahren, als ich die Diagnose erhielt, Brustkrebs und Lungenkrebs. Ich habe das innerhalb einer Woche erfahren, die beiden Diagnosen. Auch nur durch Zufall. als ich ins Krankenhaus kam, ja. Liebe und Marie, da hat sie schon mal so ein Spielchen mit mir gemacht. Ja. Liebe Marie, ich muss dich unterbrechen, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Aber ja. Ich lasse dich nicht alleine, wir lassen dich nicht alleine. Wir müssen das ja noch klären oder zumindest wir müssen darüber beraten. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. In der Technik heute, Volker Thake, morgen sind wir wieder da. Bis dahin, gute Nacht, tschüss.